Hustensaft World. Nikki on the track. Ich pull up am Block, ratata, ratata, fra, fra, fra, fra, ratata, ratata. Ich pull up am Block, ratata, ratata, fra, fra, fra, fra, ratata, ratata. Ich pull up am Block, ratata, ratata, fra, fra, fra, ratata, ratata. Ich pull up am Block, ratata, ratata, fra, fra, fra, ratata, ratata. Ich pull up am Block und es macht Ratta, Ratta, Ratata. Fick die Bitch im Bentley Car und film es mit der Kamera. Lad den Clip ins Web und gette Money mit der Groupie Bitch. Und auf dem roten Teppich trage ich Usis mit Banana Clips. Die Hure im Jacuzzi strippt. Das ist nichts für mich. Ich bin rich, du Bitch. Darum Fangirls jetzt entblößen sich. Weil ich Fame, Game, Swag und das Cash hab. Schieße dich zu Ketchup. Raub dich aus und Cash hab. Ich bin nicht Casher, doch hab Cash, komm mit dem Messer. Du bist gut, doch ich bin besser. Fahr im Rari oder Tesla, Bentley, Marzi oder Jeep. Ich muss durch die Screed, in meinem Blut ist Weed und Speed. Holmes, das ist Need for Speed. Holmes, halte bei der Ampel nicht. Zieh ein ganzes Gramm am Tisch. Kett mit Amethyst, Young Houston swag, als ob wer Ami ist. Underwrist ist Gold, Holmes, ich leide am Erfolg. Holmes und wenn die Zahlung nicht erfolgt, mein Homie mit dem Knife, dir folgt. Bizar, Chipulover und die Jude, Uyan fliegt. Hitter, heute bin ich Rapper, früher war ich noch der Speed Ticker. Meine Boys ist trapped out und wir machen Cash auf. Warum hast du kein Cash? Lauf auf dem Konto Cash drauf. Waffenhandel, Drogenhandel, Prostitution. Kofi für den Officer Office bedrohen. Ich ticke ein, zwei Cracksteine. Du rauchst deine Crackpfeife. Ich bin der Beste, aber deutscher Rap ist echt scheiße. Ausverkaufte Clubs und Hallen, bitte tu mir einen Gefallen. Bring dich um, wenn du nicht fein bist. Du geil, Bitch, und auch wenn ich jetzt Daumen mach, steh ich auf dem Flohmarkt mit dem Sturmgewehr und mache Cake, kein Donut. Ghetto or die, mit der Glocke ich vorbei. Meine Kette ist vom Juwelier, deine aus der Slowakei. Ich bin fly, ich trage 100 Euro Shirties und ich ficke weiter mit den jungen Groupie Girlies. Ich pull up am Block, kratata, kratata, frag, frag, frag, kratata, kratata. Ich pull up am Block, kratata, kratata, fra, fra, fra, kratata, kratata. Ich pull up am Block, kratata, kratata, fra, fra, fra, kratata, kratata. Ich pull up am Block, kratata, kratata, fra, fra, fra, kratata, kratata.